sind wirklich ganz am Mond. Denn mal die Welt wird immer lang. Das Holz sind für manche der Sand. Jede graue Mauer, jede Betonwand. Ist das ein bisschen Leben durch deine geniale Hand? Mal schreit dein in der Kopfischen Spruch. Hast du dein ganzes Bild gemalt auf Karikatur. Auf manches Verbot Schild. Jede graue Mauer, jede Betonwand. Ist das ein bisschen Leben durch deine geniale Hand? Hey! Das ist die Geschichte. Die Polizei ziehen mit der Spur. Und die Marine mit dem Spray hat der Angst auf der Luft. Das ist mein Tiere voran. Neulich hat dieser Docker Fisch. Jetzt steht er vor Gericht. Doch nach seiner hat nichts daran. Der spielt weiter, weil er kann. Die Welt, Gott, aber dann.